Elfter Brief. Das Fühlen erwecken. Liebe Vanessa, ich habe in diesen Briefen schon eine Menge über das gesagt, was Menschen bei der Achtsamkeitsgewahrseinspraxis entdeckt haben. Aber du fragst dich vielleicht, worum es bei der Übung im Sitzen oder irgendeiner spirituellen Praxis überhaupt geht. Es geht jedenfalls nicht darum, das Ebenbild eines anderen Menschen zu werden, sei es der Buddha oder Jesus oder einer der vielen Lehrer unserer Zeit. Es geht darum, dass du ganz und authentisch das bist, was du bist, und dann vielleicht anderen eine echte Hilfe sein kannst. Aber was heißt das eigentlich, authentisch die sein, die du bist? Wer sind wir? Wer bin ich? Bin ich ein gesondertes, vereinzeltes Individuum? Ja, wir fühlen uns sicherlich manchmal isoliert und allein. Aber könnte mein Ich nicht auch an einem viel größeren Seinsgefühl teilhaben? Wir empfinden ständig eine Barriere zwischen uns und anderen, zwischen unserem Inneren und dem Äußeren. Und wir glauben, ja fühlen, dass diese Barriere real ist. Dieser Glaube und die Barriere selbst bestimmen, wie wir unsere Welt erleben. Man nennt sie auch das Ego. Aber dieser Begriff ist eher irreführend, weil er so unterschiedlich angewendet wird in den verschiedenen Zusammenhängen. Wir werden also die Barriere, die wir zwischen uns und unserer Welt errichten, Kokon nennen. Ein Ausdruck, der auf Chögyam Trungpa Rinpoche zurückgeht. In den letzten drei Briefen habe ich dargestellt, wie dein Körpergeist mit all dem tanzt, was außerhalb seiner selbst ist und so die Welt erschafft. Ich habe auch gezeigt, wie die Sinne und der Geist ständig unsere Erfahrung zu beherrschen versuchen. Wir nehmen wahr, was wir erwarten oder wahrnehmen wollen, und meist gelingt es uns, den Rest draußen zu halten. So kann der Tanz unseres Körpergeistes, unseres Ichs, mit dem Äußeren die Illusion einer vertrauten Welt aufrechterhalten. Und wenn wir doch einmal etwas Unbekanntes wahrnehmen, empfinden wir es als fremd und beängstigend. Alles Fremde verstört und verschreckt uns, aber es kann uns auch aufwecken. Die bewundernswerte, wenn auch nutzlose Ausdauer, mit der unsere Körper-Geist-Wahrnehmung stets und ständig eine behagliche, vertraute Welt zu schaffen versucht, ist der Mechanismus, der den Kokon aufrechterhält. In der vertrauten Welt können wir uns geborgen fühlen und sind uns selbst genug.